Also, es ist so gewesen, dass ich Ende Oktober, Anfang November eine Schachtel Zigaretten an einem öffentlich zugänglichen Automaten in der Kurfürstenstraße, wo ich auch wohne, gezogen habe. Und wenn man diese Schachtel geraucht hat, hat man im ersten Moment nichts gemerkt. Und abends lag ich mit Kleinstlungenembolien, die schmerzhaft waren, im Bett. Das heißt also, die gesamte Lunge war betroffen. Es hat sich im Prinzip angefühlt wie hunderte Nadeln in der Lunge, die gewandert sind. Und ich bekam einen Puls von 160. Herzschmerzen die Tage danach. Und körperliche Schwäche. Taubheitsgefühl in den Beinen, also als ob einer die Beine wegschießt. Und danach, die Tage danach, einen ganz trüben Kopf. Als ob man den Eindruck hat, dass irgendein Gift in diesen Zigaretten direkt in den Kopf gewandert ist. Und ich hatte danach mehrere Telefonate geführt. Ich war zum Beispiel im Kemperhof, wollte, dass mir Blut abgenommen wird. Das ist ein Krankenhaus in Koblenz. Und die haben gesagt, dass das psychosomatisch sei und eine Blutabnahme verweigert. Dann hatte ich mehrere Giftnotrufe angerufen. Und auch dort konnte man mir eigentlich nicht so richtig weiterhelfen. Ich war dann nachher verbunden mit einem ärztlichen Leiter aus einem Institut in Bremen. Der war grundsätzlich bereit, Blut einschicken zu lassen. Aber auch dort war es so, dass ich gesagt habe, dass eine Suchtdetektion von 35 Millionen Giften vielleicht nicht so zielführend sei. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, einige Tage danach, also Mitte November, die sogenannten CK-ISO-Enzyme untersuchen zu lassen. Und die CK-ISO-Enzyme sind Enzyme, die zum Beispiel Zelluntergang anzeigen. Und bei dieser Untersuchung kam heraus, dass alle CK-ISO-Enzyme bis auf den Muskeltyp 0,00% sind. Und das ist ein Wert, der selbst bei gesunden Menschen nicht vorkommt. Also diese Werte waren offensichtlich gefälscht. Sind Sie noch dran? Ja. Und es ist so gewesen, dass ich darüber natürlich eine Anzeige aufgegeben habe. Und ich war auch im BWZK nochmal gewesen, auf der inneren Station, wollte eine toxikologische Untersuchung haben, bin also sofort auf die innere Station des BWZK gegangen, innere Station 2. Und dort verweigerte man mir jegliche Untersuchung. Und es kam dann bei mir zu Hause zu einem Disput zwischen mir und meinen Eltern. Insofern, als wieder sich meine Eltern auch mit den Ergebnissen konfrontiert haben. Meine Eltern standen auf dem Standpunkt, sei doch froh, dass alles in Ordnung ist. Und die es mir letzten Endes nicht geglaubt haben, dass die CK-ISO-Enzyme nicht 0,00% betragen. Und es ist dann so gewesen, dass ich zu Hause bei meiner Mutter, die gerade am Mittagstisch saß, das nicht geglaubt hat, eine Salatschüssel in die Luft schmiss, genauso wie eine Tasse Kaffee. Und daraufhin hat meine Mutter einen Nervenzusammenbruch gehabt und hat die Polizei durch meinen Vater verständigen lassen. Die Polizei kam dann auch kurz Zeit später mit zwei Autos an. Und ich wurde wieder in die Psychiatrie, die Ihnen auch bekannt ist, in die Rhein-Mosel-Fachklinik gebracht. Bekam einen Tag später einen Beschluss, wo die Richterin sagt, als ich ihr den Fall geschildert habe, ja, Sie haben ja recht. Und nachträglich bekam ich einen Beschluss, zugesandt am Tag danach, wo drauf steht, dass ich eine Psychose und Halluzinationen hätte. Also sprich eine Wahnvorstellung auch der eigentlichen körperlichen Symptomatik. Und am 7.12., das heißt also gestern, wurden die CK-ISO-Enzyme teilweise nochmal bestimmt. Das war zum Beispiel die CK-Gesamt, die bestimmt wurde, genauso auch die CK-MB. Und dort kamen relativ realistische Werte raus, und zwar Werte, die auch nicht Null betragen. Sodass eigentlich klar ist, dass diese einen CK-ISO-Enzym-Bestimmung, die ich Mitte November in der Praxis Dr. Faber, Dr. Dreichel in Bühlheim-Kärlich gemacht habe, gefälscht sind. Und zu den CK-ISO-Enzymen muss man eigentlich Folgendes sagen, die steigen innerhalb der ersten Tage nach einem Ereignis an und fallen danach ab. Das kann man in der Literatur auch sehr gut nachlesen, wie viele Tage später sie anfangen abzufallen. Und wenn heute, also am 7.12. praktisch, Ein Ergebnis heute am 8., aber wenn am 7.12. ein CK-Wert rauskommt, zum Beispiel des Herzmuskels, der ungleich 0 ist, dann kann er unmöglich nach einem Ereignis 0 gewesen sein. Ja, und jetzt habe ich einen Beschluss aufgrund dieser Sache bis zum 23.01.2013. Und es ist so, dass mir unterstellt wird nach wie vor, dass ich eine gefährliche Person sei, um sozusagen eine Handhabung nach dem Psych-KW zu haben, um zu sagen, ja, der gehört weggeschlossen. Und normalerweise wäre es so gelaufen, dass ich einen Termin im Uniklinikum Bonn gehabt hätte, wo ich darum mich auch gebeten hatte, dass dort ein Ausgleich zum Beispiel mit der inneren Medizin erfolgt. Und hat die Polizei mir auf diese Weise, sagen wir mal, wieder dazwischen gefunkt. Und noch was Auffälliges, wenn ich zu Hause zum Beispiel telefoniere, also ganz normal über das Festnetztelefon, geht die Verbindung seit einem Jahr permanent weg. Das heißt also, das DSL, die DSL-Lampe fängt an rot zu leuchten, als ob die Verbindung immer mal wieder gestört ist. Absichtlich. Ja, und jetzt warte ich im Prinzip darauf, ob der Beschluss am 23.01.2013 ausläuft oder ob wieder sozusagen ein Richter gerufen wird, der dann vielleicht irgendein Blabla wieder zusammenschreibt und sich darauf stützt. So sieht das aus. Die Mutter sagt, sie würden da gar nicht mehr wohnen. Die Mutter, ja, ich bin ja im Moment in der Rheinmose Fachklinik. Meine Mutter, die hat, wie gesagt, da an dem Tag einen Nervenzusammenbruch gehabt. Hatten Sie da bei mir zu Hause nochmal angerufen? Später. Später nochmal, ja. Meine Mutter meint ja, dass Sie sehr gefährlich seien und deswegen möchte meine Mutter Gespräche mit Ihnen unterbinden. René hat angerufen. Ja, okay. Auch kein Interesse. Meine Mutter hat kein Interesse gehabt. Genau, hat auch ihm das Anrufen verbietet. Das ist richtig, ja, das macht meine Mutter permanent. Sie hat den René zum Beispiel auch angeschrien oder angemeckert, als er mal um 12 Uhr nachts bei uns angerufen hatte. So sieht das aus. Und der René, mit dem hatte ich auch noch telefoniert, der ist ja auch noch mal mehrfach zu Ärzten gelaufen, hat bestimmte Untersuchungen machen lassen. Nur er hat das Glück eben, dass er nicht in eine Psychiatrie gesteckt wird letzten Endes, wo dann irgendein Kram über ihn geschrieben wird. Hat man Ihnen Giftstoffe angeboten? Man hat mir jetzt hier in der Psychiatrie verschrieben Seroquel. Man hat mir in der Psychiatrie verschrieben Abiflex oder ich weiß nicht, wie genau der Name heißt. Also das morgens und abends, wie gesagt, Seroquel. Und ein Medikament, was ich allerdings nehme, was aus der inneren Medizin kommt, ist ein Beta-Blocker, um den Herzmuskel zu schonen. Haben Sie andere Sachen eingenommen? Nein. Also kein Seroquel? Doch, Seroquel, wie gesagt, abends Seroquel. Wozu? Und, wie gesagt, morgens dieses Abiflex oder wie das auch immer heißt. Also ich habe auch Schlafstörungen, wie gesagt, wenn der Puls nachts hochgeht. Ich bin jetzt in der Psychiatrie seit 11.12.2012. Ich schwitze wie verrückt, ja. Also ich habe geschwitzt nach dieser Vergiftungsattacke mit den Zigaretten. Fühle ich mich, als ob meine Beine weggeschossen sind. Und trüben Kopf, also irgendwas hängt im Kopf. Und es ist so, dass ja, ich permanent am Schwitzen bin, wie verrückt. Also ich bin klatschnass, wache nachts auf, bin klatschnass. Kann aufgrund dessen auch nicht gut schlafen. Das auch. Und wenn ich das der Ärztin auch sage, dann sagt sie, ja, man sollte doch überlegen, ob das nicht, wie gesagt, eine symptomatische Wahrnehmung ist. Hinzu kommt, dass ein Tumormarker bei mir bei einer Untersuchung vorher bereits positiv ausgefallen ist und ich, wie gesagt, jetzt in der Psychiatrie bin. Und ich erinnere an den Fall, den Sie mal auf Ihrer Seite hatten, mit diesem einen Herrn, dem Sie empfohlen haben, aus Deutschland auszuwandern. Der einen Tumor hatte. Der Herr Schneider oder Tum? Und zuständig hierfür, für diesen Beschluss, war jetzt wieder, wie auch damals, eine Frau Richterin Brich des Amtsgerichts Koblenz, Andernach, Entschuldigung, und zwar geschrieben DRYSCH. Das ist auch nachzugoogeln. Wie gesagt, vom Amtsgericht Andernach. Und Beschwerde habe ich übrigens nicht eingelegt gegen diesen Beschluss. Ich hatte Beschwerde damals eingelegt gehabt, Jahr 2010. Einmal beim Amtsgericht, einmal beim Landgericht. Und dort war es ja dem Richter Dr. Vomferek letzten Endes egal, ob ich noch mal ein Semester studieren kann. Nein, jetzt nicht. Telefonaufzeichnung. Und jetzt habe ich heute zum Beispiel erfahren, dass dieser Richter, der Dr. Vomferek, sich von mir bedroht fühlen würde. Aus heiterem Himmel. Hat er das begründet? Nein. Wo steht das? Weiß ich nicht. Das hat zum Beispiel heute die Oberärztin Frau Dr. Steneberg auf der Station der HAR2 hier in der Rhein-Mosel-Fachklinik Vulkanstraße 58 in Andernach gesagt. Mhm. Und ich darf hier in der Psychiatrie auch gar nichts. Ich darf kein Handy haben, keinen Laptop, keinen Einzelausgang, keinen Gruppenausgang, keine Teilnahme an Therapien, nichts. Und ich hatte, das ist für Sie aber auch noch interessant, vor ungefähr drei Monaten noch Zettel in der Psychiatrie hier verteilt, auch, wo ich geschrieben hatte, dass ich im Jahr 2010 zum Beispiel eine Frau ja auf der HR4 damals, als ich dort lag, das Leben genommen hat. Das habe ich in diesem Zettel auch geschrieben und dort habe ich auch erwähnt, sind Sie aufgrund eines gestellten Beschlusses in der Psychiatrie, so wenden Sie sich bitte an einen seriösen Journalisten, zum Beispiel Udo Pohlmann, und dort hatte ich zum Beispiel Ihre Nummer drauf notiert. Und dann ist Folgendes passiert, als ich die Zettel verteilt hatte, da war ich also noch nicht in der Psychiatrie, hatte ich mich noch mit einem Mitpatienten, nachdem ich die Zettel verteilt hatte, auf dem Gelände unterhalten. Und es kam der Chefarzt, der Klinikdirektor Dr. Elsner und die damalig zuständige Oberärztin Dr. Susanne Albrecht angefahren, die mich auf dem Gelände oder den Zettelverteiler gesucht haben, die Zettel eingesammelt hatten, bereits wieder, und sich darüber beschwert hatten, dass ich die Zettel sozusagen in der Klinik verteilt hätte, woraufhin ich wenige Tage danach ein Hausverbot erteilt bekam. Das heißt, Sie sind jetzt in einer Klinik, wo Sie Hausverbot haben? Ganz genau, so sieht's aus. Wer hat Sie da hingebracht? Die Polizei war das? Die Polizei war das. Die Polizei Andernach. Und die kamen mit zwei Streifenwagen, wie gesagt, an. Und... Ja, welche Begründung? Begründung, Psych-KG, wie immer. Ja, wo steht denn das? Ich kann Ihnen den Beschluss gerne vorlesen. Dann hole ich ihn gerade. Dann lese ich Ihnen den Beschluss gerade mal vor. Und zwar, auch das Aktenzeichen können Sie auch gerne haben. Das ist das Aktenzeichen 81 X, römisch X 14 922-12L. Ausgestellt von einem Justizinspektor Friedgen. Und in diesem Beschluss, der wurde ausgestellt am 12.12.2012, steht drin: Der Betroffene ist im Wege der der einstweiligen Anordnung in einer behandlungsgesicherten Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses unterzubringen, längstens bis zum 23.01.2013. Das Gericht ordnet nach § 331 FAM-SG die vorläufige Unterbringung des Betroffenen an, da dringende Gründe für die Annahme bestehen, dass die Unterbringungsvoraussetzungen des § 11 Absatz 1 Satz 1 PsychKG vorliegen. Durch ärztliches Zeugnis eines Arztes für Psychiatrie bzw. eines Arztes mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Psychiatrie vom 12.12.2012 und Anhörung des Gerichtes vom 12.12.2012 steht zur Überzeugung des Gerichtes fest, dass der Betroffene infolge einer wahnhaften Störung, paranoid, halluzinatorische Psychose, das eigene Leben, die eigene Gesundheit oder besonders bedeutende Rechtsgüter anderer gegenwärtig in erheblichem Maße gefährdet und diese Gefahr nicht anders abgewendet werden kann als durch eine geschlossene Unterbringung. Und so weiter. Was heißt und so weiter? Ja, dann steht halt noch so ein bisschen was anderes, zum Beispiel, nur durch die dort sichergestellte ständige Beaufsichtigung und Betreuung kann die Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung beseitigt werden. Zugleich kann der Betroffene in der geschlossenen Einrichtung diejenige Heilbehandlung erhalten, die aufgrund des Gesundheitszustandes derzeit notwendig ist. Es gibt in solchen Anstalten keine Heilung. Die Giftstoffe sind dazu da, damit das Personal keine Probleme hat, keine Mühen hat, damit auf der Station Ruhe herrscht. Dafür gibt es die Neuroleptika. Die Neuroleptika wurden erstmalig eingesetzt, als die Psychiatrie die großen Probleme mit den Gewalttätern und anderen aggressiven Menschen hatte und erstmalig durch das Neuroleptika auf den Stationen Ruhe, eingeführt werden konnte. Also ich kann das ja sagen, ich habe seit Wochen Schmerzen im recht ausstrahlend hinten im rechten Rücken. Das kommt nicht von der Skelettmuskulatur. Ich habe Schmerzen auf der Leber. Und wie gesagt, trüben Kopf. Es ist doch Ihre Entscheidung, das zu nehmen oder nicht zu nehmen. Das hat mit den Neuroleptika nichts zu tun. Das war nach der Schachtel Zigaretten. Aha. Das war nach der Schachtel Zigaretten. Ja, Rauchen ist immer ungesund, steht ja auch drauf. Das ist richtig, das mag sein, aber diese Schachtel hat richtig gesessen, aber was dann offensichtlich? Ja, es hätte vielleicht die Schachtel aus einem anderen Automaten auch geschafft. Richtig, und ich hatte eine Anzeige darüber aufgegeben, dass grundsätzlich die Tatsache, dass da an einer Schachtel irgendetwas nicht stimmt, eine Allgemeingefährdung von Bürgern darstellt, die arglos sozusagen so etwas kaufen. Und meine Hände sind zum Beispiel lila angelaufen seitdem gewesen, mit orangenen Punkten. Und Sie hätten sich das alles eingebildet? Ich bin aufgeplatzt, ich habe Blut gespuckt. Etliche Male, etliche Tage. Und das wäre alles eine Psychose. Also Sie haben kein Blut gespuckt, Sie haben auch keine Zigaretten geraucht und Sie fühlen sich auch sonst recht gut. Hat sich dort in dieser Klinik irgendjemand untersucht? Daraufhin? Nein. Überhaupt? Man hat eine ganz normale Standardblutuntersuchung gemacht, ja, das hat man gemacht. Hat man mit Ihnen über den Sachverhalt gesprochen? Ja, hat man. Und man hat mir dann gesagt, dass das eine Wahnvorstellung sei, dass ich kein Blut gespuckt hätte und dass ich auch keine aufgeplatzten Lippen gehabt hätte, dass ich keine Körperblutungen gehabt hätte. Das hat man gesagt. Hat man das schriftlich festgehalten? Nein, man hat es mir nur mündlich gesagt und das war's. Mhm. Und ich warte jetzt darauf, wenn ich hier raus bin, dass ich dieses ärztliche Attest, was ja angeblich, oder dieses Zeugnis, was ja besteht, auch in den Händen halte, was da so drin steht. Aha. Gibt's irgendjemand, der über Sie Buch führt? Ja, zum Beispiel das Geschäftszimmerpersonal. Da dürfen Sie reingucken, was Sie schreiben. Weiß ich. Ich möchte mir das auch noch geben lassen. So, aber ich denke, das Wichtigste im Prinzip wäre eigentlich jetzt erstmal das Erste gesagt. Wie gesagt, ich warte jetzt, ob ich am 23.01. entlassen werde, wie ich entlassen werde, oder ob nochmal eine Richterin kommt und was sie mir dann erzählt. Dann hätte ich im Prinzip neuere Informationen. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass, wie gesagt, auch in den Diagnosen zum Beispiel steht, dass ich schizophren sei, Psychose hätte und so weiter. Also die ganz normalen, standardmäßigen ICD-F-Codes. Darf ich Sie denn auf dem Laufenden halten? Nur wenn es was Wichtiges ist. Nur wenn es was Wichtiges ist. Das hier, denke ich, war schon relativ wichtig. Denn die Bilder, die hatte ich gemacht von mir. Sie sagten doch, Sie wären ein paar Tagen wieder draußen. Bitte? Sie werden doch in ein paar Tagen wieder entlassen. Eventuell entlassen. Eventuell am 23., genau. Aber wie gesagt, die Oberärztin hat mir jetzt heute schon angekündigt gehabt, dass sie gesagt hat, ja, eventuell auch nicht. Aha. Warum haben Sie dieses Seroquel genommen? Wie gesagt, damit ich überhaupt noch schlafen kann, weil ich nachts schwitze wie verrückt. Nachts aufwache, wenn ich nachts um 9 Uhr ins Bett gehe, bin ich um 12 wieder wach und so weiter. Hat es beim Schlafen geholfen? Zum Schlafen ja, aber es macht doch tagsüber müde, wenn es nachwirkt. Aber normalerweise ist Seroquel etwas gegen Schizophrenie und gegen andere Sachen. Das heißt Antidepressivum. Ja, depressiv bin ich ja nicht eigentlich. Also insofern kann ich da nicht sagen, dass es wirkt oder nicht. Man wollte mir aber auch Zyprexa geben. Das habe ich abgelehnt. So, in Kombination mit antidepressiver Aufsteigung der Wirksamkeit Argumentation in der Behandlung von therapieresistenten Zwangserkrankungen. Richtig, genau. Mhm. Kann ich sagen, dass Sie es bei dem Psychiater mit Vollidioten zu tun haben? Die leben davon, dass sie Immobilien sich zueignen, die sonst anders nicht genutzt werden können. Und dann die Zimmer so teuer bewirtschaften wie in Luxushotels. Nur mit dem Unterschied, dass es dort nichts Schönes gibt, sondern dass alles möglichst kahl ist, aber der Preis etwa genauso hoch ist. Das ist richtig, ja. Die Nacht kostet ungefähr 300 Euro, der Tag. Ja. Und dafür gibt es doch nicht mal einen Fernseher und Waschbecken, oder? Doch, Fernseher gibt es, ein Waschbecken auch, aber halt... Pro Zimmer? Kahl. Also anders als in einem Luxushotel. Pro Zimmer? Bitte? Pro Zimmer? Nein. Also nicht? Also nicht, genau. Es gibt nur Aufenthaltsräume. Ja, damit ist das ja sehr, sehr ertragreich. Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, ich würde mich gerne nochmal melden bei Ihnen, wenn ich die anderen Dinge in der Hand habe und wenn ich weiß, wie das am 23.01.2013 weiterläuft. Mhm. Denn ich bin eigentlich auf dem Standpunkt gewesen, dass wenn ich ein Gift inhaliert habe, was so stark in den Kopf gezogen ist, also mein ganzer Kopf war total trüb, wie gesagt, ich habe Blut gespuckt, meine Lippen sind aufgeplatzt, meine Haut ist aufgeplatzt, ich habe äußere Blutung auf der Haut gehabt, direkt unter der Haut. Und da wurde halt gesagt, dass das eine Psychose sei. Was hat denn die sogenannte Ärztin zuletzt zu Ihnen gesagt, die jetzt für Sie zuständig ist? Sie hat gesagt, dass viele Menschen denken würden, dass ich sehr gefährlich bin und dass eventuell darüber nochmal zu entscheiden ist und dass ich nicht überlegen sollte, ob ich mir nicht die körperlichen Symptome teilweise einbilde. Sie hat allerdings auch gesagt, als ich ihr das mit den CK-ISO-Enzymen erklärt habe, dass diese Werte gefälscht sein müssen und auch sind, hat sie mir dem zumindest in einem persönlichen Gespräch zugestimmt. Und trotzdem bin ich in der Psychiatrie. Ja, es gibt ja den Beschluss, das ist ja das Problem. Richtig. Was soll diese Frau denn gegen den Beschluss machen? Sie könnte höchstens sagen, das Gutachten ist falsch. Richtig. Und für dieses Gutachten, also würde ich mich auch interessieren, was dann wieder sozusagen geschrieben wurde. Zwei ärztliche Stellungnahmen hatte ich Ihnen ja auch schon mal geschickt von 2010. Wie heißt die jetzige Ärztin? Sogenannte Ärztin. Die gesagt hat, dass das mit den CK-ISO-Enzymen aber stimmt, heißt Frau Dr. Steneberg. Die jetzt zuständig ist? Oberärztin. Oberärztin, die jetzt aktuell zuständig ist, ist die Oberärztin Dr. Steneberg und der Klinikdirektor Dr. Elsner. Adresse? RMF-Klinik, Vulkanstraße 58 in 56626 Andernach. Und das ist die Station HAR2, wo die Oberärztin Dr. Steneberg beschäftigt ist, oder der Klinikdirektor Dr. Elsner, der auch im Internet auftritt, der Rheinmuskelfachklinik als Klinikdirektor genannt ist. Hatten Sie davon schon mal Fotos gemacht? Von der Klinik? Nein. Ja. Es gibt aber ein paar Fotos im Internet davon. Mhm. Dürfte ich mich, wie gesagt, bei Ihnen nochmal am 23.01. melden? Ja. Gut. Danke, Herr Pohlmann. Ja, bis dann, tschüss.